Erste Elisa sprach zu der Frau. Er hatte ihren Sohn lebendig gemacht. Er sagte, geh weg mit deiner Familie. Es gibt 7 Jahre lang Hunger im Land. Zweiter, die Frau hörte auf den Mann Gottes. Sie ging mit ihrer Familie weg. Sie wohnte 7 Jahre im Land der Philister. Dritter, nach 7 Jahren kam die Frau zurück. Sie ging zum König. Sie wollte ihr Haus und ihr Feld wieder haben. Vierter, der König sprach gerade mit Gehasi. Gehasi war der Diener von Elisa. Der König wollte Geschichten über Elisa hören. Fünfter, Gehasi erzählte von dem Wunder. Da kam die Frau zum König. Gehasi sagte, das ist die Frau. Das ist ihr Sohn. Sechster, der König fragte die Frau. Sie erzählte alles. Der König gab ihr einen Helfer. Sie bekam ihr Haus und ihr Geld zurück. Siebte, Elisa kam nach Damaskus. König Ben-Hadad war sehr krank. Man sagte ihm, der Mann Gottes ist hier. Achter, der König sagte zu Hazael, nimm Geschenke mit. Geh zu dem Mann Gottes. Frage Gott, werde ich wieder gesund? Neunter, Hazael ging zu Elisa. Er brachte viele teure Geschenke mit. Er sagte, dein Sohn Ben-Hadad fragt, werde ich gesund? Zehnte, Elisa sagte, sag ihm, du wirst gesund. Aber Gott zeigte mir, er wird sicher sterben. Elfte, Elisa sah Hazael sehr lange an. Dann weinte der Mann Gottes. Zwölfter, Hazael fragte, warum weinst du? Elisa sagte, du wirst Israel böse Dinge antun. Du wirst Städte brennen und Menschen töten. Dreizehnter, Hazael sagte, ich bin nicht wichtig. Wie kann ich das tun? Elisa sagte, Gott zeigt mir, du wirst König von Aram. 14. Hazael ging zurück zum König. Der König fragte, was sagte Elisa? Hazael sagte, er sagte, du wirst gesund. 15. Am nächsten Tag nahm Hazael eine Decke. Er machte sie nass. Er legte sie auf das Gesicht vom König. Der König starb. Hazael wurde König. 16. Joram war König von Israel. Da wurde Jehoram König von Juda. Er war der Sohn von Josaphat. 17. Jehoram war 32 Jahre alt. Er war 8 Jahre lang König in Jerusalem. 18. Er lebte wie die Könige von Israel. Er war wie die Familie von Ahab. Seine Frau war Ahabs Tochter. Gott war nicht zufrieden. 19. Aber Gott wollte Juda nicht vernichten. Er dachte an seinen Diener David. Er hatte David ein Versprechen gegeben. 20. In dieser Zeit kämpfte Edom gegen Juda. Edom wollte frei sein. Sie wählten einen eigenen König. 21. Jehoram fuhr mit seinen Wagen nach Zer. Er kämpfte in der Nacht gegen Edom. Aber sein Volk lief nach Hause. 22. Edom blieb frei von Juda. Auch die Stadt Libna wollte nicht mehr zu Juda gehören. 23. Mehr über Jehoram steht in einem anderen Buch. Es ist das Buch über die Könige von Juda. 24. Jehoram starb und wurde in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Ahasjahu wurde der neue König. 25. Joram war König von Israel. In seinem 12. Jahr wurde Ahasjahu König von Juda. 26. Ahasjahu war 22 Jahre alt. Er war ein Jahr lang König in Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalia. 27. Er tat böse Dinge wie die Familie von Ahab. Er gehörte zu dieser Familie. Gott war nicht zufrieden mit ihm. 28. Er zog mit Joram in den Krieg. Sie kämpften gegen Hazael von Aram. Die Feinde verletzten Joram im Kampf. 29. König Joram ging nach Jezreel. Er wollte dort gesund werden. Ahasjahu besuchte ihn dort. Joram war sehr krank.